Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Bilder lügen nicht. Der Mann sah aus wie eine leere Bierdose, die niemand zum Recycling gebracht hatte. Er setzte sich und atmete einige Male tief ein und aus. Dann wurde er ganz ruhig. Ich beobachtete ihn fasziniert. Er setzte ein angestrengtes Lächeln auf, das langsam zu einer Fratze gefror und dem Mann ziemlich wehtun musste. Doch er hatte wohl gelernt, Haltung zu bewahren. Und so bewahrte er, was es noch zu bewahren gab. Leuenberger. Na und? Soll ich jetzt jubeln vor Freude? Mein Name ist Leuenberger. Das müssen Sie doch wissen, oder? Danke, aber ich weiß sehr gut, was ich wissen muss und was nicht. Und Leuenberger steht nicht auf meinem Lehrplan. Es geht mir hundsmiserabel. Das sieht man. Aber ich kann Ihnen kein Geld pumpen, habe selber keines. Und wenn ich was hätte, säße ich nicht hier. Ich will kein Geld. Ich will meinem Sohn helfen. Er steckt in der Klemme. Ich gebe Ihnen einen guten Rat. Lassen Sie ihn da stecken, wo er ist. Ich bezahle Sie. Muss etwas tun. Kann ich zusehen, wie Sie meinen Sohn fertig machen. Wer macht Ihren Sohn fertig? Die Polizei. Klingt schon besser. Die spinnen echt. Glauben, dass mein Sohn ein Mörder ist. Ausgerechnet. Ich bin Metzger, verstehen Sie. Mein Sohn kippte um, als er zum ersten Mal eine tote Sau sah. Ist kein Mörder. Ist ein guter Junge. Und wie alt ist Ihr guter Junge? 30. Wollen ihn hinter Gitter bringen. Schweinerei. Soll ich Ihnen einen schönen Braten mitbringen? Vielleicht für Ihre Frau? Wo ist Ihr Sohn jetzt? Kann sie zu ihm bringen. Versteckt sich. Haben Sie eine Tiefkühltruhe? Vielleicht Ihre Frau? Wen soll Ihr Sohn ermordet haben? Eine junge Frau. Mein Sohn. In unserer Familie gibt es keine Mörder. Nie gegeben. Mein Urgroßvater war Akademiker. Seither alles nur ganz normale Leute. Rechtschaffen. Könnte ein kleines Lamm für Sie schlachten. Vielleicht für Ihre Frau. Nun hören Sie endlich damit auf. Ich bin polysportiv, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ach so. Verstehe. Tut mir leid. Aber können Sie mit dieser Krankheit noch arbeiten? Nachdem ich ihn davon überzeugt hatte, dass ich durchaus noch imstande war, selber ein großes, saftiges Steak zu erlegen, nickte er begeistert. Gemeinsam fuhren wir durch die Stadt. Etwas außerhalb parkierte er seinen Wagen vor ein paar großen Röhren. Es waren Leitungen zum Abwasserkanal, die noch nicht fertiggestellt waren. Er zeigte in eine der großen Röhren. Leuenberger blieb stehen. Ich machte mich auf den Weg und krabbelte durch die Röhre. Am anderen Ende erwartete mich Leuenberger Junior. Haben Sie eine Decke dabei? Es ist verdammt kalt hier. Sie sind doch der Detektiv, oder? Dachten Sie, ich sei zum Spaß hier? Es ist zum Haare raufen. Diese Idioten wollen mich lebenslänglich hinter Gitter bringen. Für nichts und wieder nichts. Schön der Reihe nach. Geboren wurde ich am 26. April 1962. Schon gut. Ich möchte bloß wissen, weshalb die Polizei Sie verdächtigt. Wegen eines Videos. Haben Sie jemanden mit einer Videokassette bedroht? Nein. Ich wurde vorgestern Nacht verhaftet, hatte eine kleine Schlägerei, nichts Schlimmes. Ich landete in einer Zelle zum Ausnüchtern. Am nächsten Tag haben die mir ein Video vorgeführt und mich gefragt, ob ich das sei auf dem Bild. Ich war noch ziemlich behämmert und habe bloß blöd gegrinst. Weil auf dem Video sah man, wie ein Typ eine nackte Frau trug. Ich dachte, die glauben, ich sei ein Pornodarsteller oder sowas. Aber die haben mich wieder eingebuchtet, wegen Mordverdachtes. Die Frau auf dem Video war nämlich tot. Ich kriegte in der Nacht Magenkrämpfe, hab ein Geschwür. Die verlegten mich auf die Krankenstation. Da bin ich dann abgehauen. Und Sie waren das nicht auf dem Video? Nein, das war irgendein Typ. Gut, der sah mir etwas ähnlich, aber was soll's? Die wollten ein Alibi von mir. Ich habe die letzten Tage nur gesoffen. Ist kein gutes Alibi, sagen die bei der Polizei. Aber echt, Ist nüchtern sein vielleicht ein besseres Alibi? Er erzählte mir noch eine ganze Menge, aber das meiste war nicht von Belang. Sein Vater fuhr mich wieder zurück in die Stadt. Er gab mir einen Vorschuss. Ich ging zur Polizei und stellte ein paar unangenehme Fragen. Ein Mordverdächtiger? Ja, da ist einer ausstehend. Aber den kriegen wir schon wieder. Keine Angst, Maloney. Mir ist da zu Ohren gekommen, dass Sie die Mörder neuerdings mit verwackelten Videobildern identifizieren. Wollen Sie sich den Film anschauen? Ist aber nicht viel zu sehen für Voyeure, Maloney. Wenn Sie das sagen, muss es ja stimmen. Vielleicht kennen Sie ja den Mann auf dem Video. Sie bekommen ja in Ihrem Büro alle möglichen Leute zu Gesicht. Er führte mir den Film vor. Darauf sah man einen Mann, der einen leblosen, nackten Frauenkörper an einem Waldrand hinlegte und dann wegging. Das Ganze war ziemlich unscharf und der Mann hatte eine gewisse Ähnlichkeit mit meinem Klienten, mehr aber nicht. Beim Weggehen schien es so, als würde der Mann leicht torkeln. Das erinnerte schon etwas mehr an Leuenberger. Aber es hätten auch noch tausend andere sein können. Der Polizist sah streng auf die Uhr, stoppte den Videorekorder und schaute mich dann konspirativ an. Die Tote konnte noch nicht identifiziert werden. Der Mann hat sie erschlagen. Vermutlich auch vergewaltigt. Genaueres wissen wir noch nicht. Üble Sache. Wer hat den Film gedreht? Ein Mann namens Lottermann. Er hat in aller Herrgottsfrühe Rehe filmen wollen, ist aber eingeschlafen, während die Kamera aufnahm. Der Mann hat nichts gesehen. Und wer wird verdächtigt? Leuenberger heißt er. Ziemlich übler Bursche. Mehrfach vorbestraft wegen Körperverletzung. Hat auch schon Prostituierte geschlagen. Falls das Ihr neuer Klient ist, Maloney, so rate ich Ihnen, den Kerl an uns auszuliefern. Der ist gefährlich und wir sind davon überzeugt, dass er die Frau auf dem Gewissen hat. Ich wusste, was zu tun war. Als ich mich höflich verabschiedet hatte, ging ich zurück in mein Büro. Dort überlegte ich mir, wie ich es schaffen konnte, die Menschheit vor Leuenberger und Leuenberger vor der Polizei zu schützen. Es war ein schwieriges Unterfangen. Es war wie die Wahl zwischen einem alten Whisky und einer jungen Barmaid. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, das eine tun, ohne das andere zu lassen. Prost. Von Leuenberger Senior erfuhr ich, dass mein Klient eine Freundin hatte. Ich besuchte sie in ihrer dürftig eingerichteten kleinen Wohnung. Sie teilte sie mit einem kleinen Kanarienvogel, der in seinem Käfig auch nicht viel glücklicher aussah als all die Autofahrer auf ihrer einsamen Mission entlang der Leitplanken des Lebens. Sascha ist kein brutaler Mann. Na gut, er säuft. Und wenn er säuft, dann dreht er manchmal durch. Aber mich hat er noch nie geschlagen. Ich glaube nicht, dass er einer Frau etwas antun könnte. Die Polizei ist der anderer Ansicht. Er hat deswegen auch schon gesessen. Ach, da war er 17. Er kannte damals nur Sex gegen Geld. Einmal hat ihn eine Nutte ausgelacht, weil er keinen hochbrachte. Da hat er zugeschlagen. Was hat er zur Tatzeit gemacht? Gesoffen, was denn sonst? Ich bin seit ein paar Monaten clean. Aber Sascha, schade. Aber er rafft das einfach nicht. Dass das da scheiße ist und so. Ich habe ihn seit einer Woche nicht gesehen. Er geht mir aus dem Weg, wenn er ganz abstürzt. Ich schaute noch einmal bei der Polizei vorbei. Am Morgen war ein Bild der Toten in der Zeitung erschienen. Vielleicht war sie in der Zwischenzeit identifiziert worden. Fehlanzeige, Maloney. Bis jetzt kamen nur ein paar Anrufe, die nichts einbrachten. Und vorhin war dieser Junkie da, der behauptete, dass die Tote aus einer Anstalt ausgebrochen sei. Der Mann war völlig verladen. Das muss ja nicht heißen, dass er ohne Gehirn herumläuft. Wissen Sie was, Maloney? Die Leute erwarten, dass wir jedem auch noch so unbedeutendem Hinweis nachrennen. Und wenn wir das tun, heißt es, dass wir unsere Zeit und das Geld der Steuerzahler verschwenden. Da bleibe ich lieber hier sitzen und trinke Kaffee. Möchten Sie auch einen, Maloney? Ich lehnte dankend ab und ging. Nach einigen nicht sehr ergiebigen Gesprächen landete ich in der Bahnhofsmission. Dort empfing mich eine nette Frau, die schon manchen gestrandeten Menschen wieder zurück in die Pensionskassen geführt hatte. Möchten Sie eine Suppe? Oder soll ich Ihnen eine Schlafstelle vermitteln? Danke, aber ich mag keine Suppen und Schlafstellen klingen nach Militär und anderen unangenehmen Dingen. Vielleicht könnten Sie mir aber einen Mörder liefern. Ist es schon so weit mit Ihnen? Das Leben hat noch viel zu bieten. Auch für Sie, mein guter Mann. Das glaube ich Ihnen gerne, aber ich komme ganz gut zurecht. Ich möchte gerne eine Auskunft von Ihnen, mehr nicht. Kennen Sie vielleicht die Tote, deren Bild heute in der Zeitung abgebildet ist? Ah, Sie sind Zivilfahnder. Nein, die Tote kenne ich nicht. Aber Tom kennt sie. Er war vorhin hier. Er sagte mir, dass er die Tote gesehen hat. Wann? Ich nehme an, als sie noch lebte. Die Frau wandte sich einem Mann zu, der in ihren Augen wohl noch mehr nach Suppe und Schlafstelle aussah als ich. Es dauerte eine Weile, bis ich Tom, den Junkie, ausfindig gemacht hatte. Ich traf ihn in einem alten Eisenbahnwaggon, in dem es ziemlich streng roch. Ja, ich bin mir da ganz sicher. Die Frau war völlig abgebrannt und ziemlich verwirrt. Hat sie ihren Namen genannt? Ja, Rita. Nachnamen sagte sie nicht. Sie fragte alle Leute nach einer Unterkunft, vor allem Männer. Ich glaube, die war ziemlich fertig. Ist aus einer Anstalt abgehauen. Haben Sie die Frau später noch einmal gesehen? Kriege ich dafür Kohle? Nein. Ich glaube, ich habe sie nie wieder gesehen. Schon gut, ich habe keine Zeit für solche Späße. 100. Und ich sage Ihnen viel mehr. Ich hatte kein Geld dabei und meine Kreditkarte war noch etwas mehr als 100 Franken wert. Zudem wusste ich, dass ich ihm nicht trauen konnte. Der Typ hätte für einen Hunderter seine Großmutter des Massenmordes bezichtigt. Ich ging zurück in mein Büro. Dort traf ich auf meinen Klienten. Er stank nach Kanalisation und billigem Schnaps. Es war grauenhaft. Haben Sie keine Whisky, Maloney? Komm jetzt, hau auf die Pauke! Hoch das Glas und runter mit der Medizin! Sie sind wohl nicht recht bei Trost. Ich hasse Ratten. Und in der Kanalisation hat es Ratten. Da gehe ich lieber ins Gefängnis. Aber zuvor saufe mich zu Tode. Tolle Idee, nicht wahr, Maloney? Er torkelte um meinen Schreibtisch herum und landete dann auf der Nase. Ich hielt ihn da unten fest und verständigte die Polizei. So hatte ich meine Ruhe und die Polizei ihren Tatverdächtigen. Obwohl ich den Kerl zum Kotzen fand, hatte ich immer noch das Gefühl, dass mein Klient unschuldig war. Sofern ein Typ wie er überhaupt unschuldig sein konnte. In meinem Büro saßen Herr Leuenberger Senior und die Freundin des Junior. Sie waren nicht gerade erfreut, als sie hörten, dass ich ihren Liebsten der Polizei übergeben hatte. Das war nicht abgemacht. Sascha ist unschuldig, hat nichts mit dem Mord zu tun. Ist eine Frechheit, sowas. Ach komm, hör doch auf. Die paar Stunden in der Zelle wird er schon überleben. Genau, der Kerl platzte einfach so in mein Büro. Wenn die Polizei davon Wind gekriegt hätte, wäre ich dran gewesen wegen Begünstigung. Dann hätte ich den Mord an der Frau nicht aufklären können. Sie haben den Mord schon aufgeklärt? Wer war es? Langsam. Ich habe noch nichts Konkretes in den Händen. Sie müssen mit der Polizei reden. Er ist unschuldig. Sie dürfen ihm nichts tun. Er hasst den Knast. Hat schon genug gesessen. Jetzt, wo man weiß, wer die Tote ist, sollte es doch kein Problem mehr sein, den Mörder zu finden. Sie wissen offenbar mehr als ich. Na, vorhin kam es im Radio. Haben Sie kein Radio? Doch, aber ein anständiges. Es ist ruhig und spricht nur dann, wenn ich es will. Sind Sie etwa Vegetarier? Vielleicht Ihre Frau? Ich begleitete die beiden zur Tür. Dann trank ich einen Liter starken Kaffee und machte mich auf den Weg ins Polizeipräsidium. Dort war man stolz auf all das, was man schon geleistet hatte. Na, Maloney, wollen Sie sich die Prämie abholen? Schließlich haben Sie uns diesen Leuenberger abgeliefert. Nicht schlecht, Maloney. Aber wir waren auch nicht untätig. Die Tote heißt Rita Kellermann. Sie ist aus einer psychiatrischen Klinik abgehauen. Und was geschieht jetzt mit Leuenberger? Er wird dem zuständigen Untersuchungsrichter übergeben. Ist nur eine Frage der Zeit, bis er gesteht. Er bettelt jetzt schon nach einem Schnaps. Das dauert nicht mehr lange. Und dann haben wir ihn. Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Ich suchte noch einmal Tom, den Junkie, und fand ihn erneut in dem stinkenden Eisenbahnabteil. Sie schon wieder? Ich gebe keine Gratisauskünfte. Auch nicht, wenn ein Unschuldiger deswegen im Knast sitzt. Ist nicht mein Problem. Ich brauche Kohle. Der Rest ist mir egal. Also 100 für die ganze Geschichte, aber wehe, Sie veräppeln mich. Ich schrecke nicht davor zurück, auch Toxikomanen zu verprügeln. Ist eine gute Geschichte. Ist 200 wert. Sehe ich aus wie ein Bazar oder was? Siehst du diese Faust? Die hat schon Schlimmeres erlebt als deine Nase, mein Junge. Okay, 100. Jetzt aber raus mit der Sprache. Diese Rita ist mit Torelli abgezockelt. Und wer ist dieser Torelli? Ein Gassenarbeiter. Ziemliches Arschloch. Ist ständig hinter den Weibern her. Ich glaube, der Typ geht auch mit Fixerinnen ins Bett. Ein Schleimsack. Er gab mir eine Beschreibung des Mannes. Mir ging dabei ein kleines Licht auf. Es erhellte die ganze Szenerie. Selbst dann noch, als ich im Bahnhof erneut auf die Frau von der Mission stieß. Möchten Sie eine Suppe? Oder suchen Sie ein Nachtlager? Nichts von alledem. Ich war gestern schon einmal hier. Vielleicht helfen Ihnen ein paar Worte aus der Bibel. Behalten Sie das Buch. Ich suche einen Gassenarbeiter, der Torelli heißt. Herr Torelli? Ein freundlicher Mann. Einer, der das Herz auf dem richtigen Fleck hat. Einer, der die Gestrandeten dieser Welt versteht. So wie ich. Ehe sie mir noch das Evangelium um die Ohren schlagen konnte, machte ich mich auf die Suche von Herrn Torelli. Ich fand ihn 2 Stunden später in einer der schmutzigsten Parkanlagen der Stadt. Er hatte sich die Haare geschnitten, aber sonst sah er noch genauso aus wie auf dem Video. Der Mann hinkte ein wenig. Das erklärte auch das seltsame Torkeln des Mörders auf dem Video. Er stritt alles ab. Das ist doch alles Quatsch. Im Radio haben sie durchgegeben, dass man den Mörder verhaftet hat. Er sieht ihnen verdammt ähnlich, aber er wurde nie zusammen mit der Toten gesehen. Im Gegensatz zu ihnen. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe zu tun. Wollte sie nicht mit ihnen ins Bett? Musste sie deshalb sterben? Hören Sie endlich damit auf. Oh, Sie verdammtes Schwein, Sie. Was soll das? Wer sind Sie? Ihre Wohnungsnachbarin wird gegen Sie aussagen. Sie hat gesehen, wie Sie die Frau mit nach Hause schleppten. Nicht schlecht. Wie haben Sie denn das herausgefunden? Ein Drogensüchtiger hat uns informiert. Hat 200 verlangt. Bin ja eigentlich nicht dafür, denen das Gift auch noch zu zahlen. Moment, Torelli! Was soll das? Lassen Sie mich los! Schwein! Aber, er ist zwar ein Mörder und er ist ein Sozialarbeiter. Aber hat er das wirklich verdient? Hat noch was ganz anderes verdient. Oh! Schon gut, gestehen Sie. Ja, verdammt noch mal. Dieses Flittchen wollte bei mir pennen, ist dann aber zickig geworden. Die wusste doch genau, was ich von ihr wollte. Ich schlag vor, dass Sie noch einmal zuschlagen, Leuenberger. Gerne. Oh. Torelli überlebte auch den 2. Schlag. Er landete anstelle von Leuenberger Junior im Knast. Am nächsten Morgen kam Leuenberger Senior in mein Büro und überbrachte mir 20 Kilo bestes Filet. Ich kaufte mir von dem Honorar eine Tiefkühltruhe und ließ es mir in den nächsten Tagen gut gehen.